vierter Artikel des Glaubensbekenntnisses. Was lehrt uns der vierte Artikel? Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Also jetzt nach dem Geheimnis der Menschwerdung, das andere Hauptgeheimnis unserer Religion, das Geheimnis der Erlösung. Der vierte Artikel des Glaubensbekenntnisses lehrt uns, dass Jesus Christus, um die Welt mit seinem kostbaren Blut zu erlösen, unter dem Statthalter von Judäa, Pontius Pilatus, gelitten hat und am Kreuzesholz gestorben ist, dann herabgenommen und begraben worden ist, vom Kreuz herabgenommen und in ein Felsengrab gelegt worden ist. Nicht wie bei uns unter der Erde begraben, sondern so, wie man es eben in vielen Orten auch heute noch macht, eine Art Gruft, hier in einem Felsengrab, Felsnische, mit einem Stein geschlossen worden ist.